war der letzte Kaiser, ehe ihn der Verstand zerlieb. Er war der letzte Kaiser, ehe ihn der Wahnsinn rieb. Er war der letzte Kaiser in seiner eigenen Welt. Er ist der letzte Kaiser und jetzt wird er ruhig gestellt. Er war der letzte Kaiser in seiner Märchenwelt. Er ist der letzte Kaiser, völlig entwurzelt und entseelt. Er war der letzte Kaiser.